Ja, jetzt. Ich mache noch eine kurze Vorbemerkung zum Begriff des Populismus, rechten Populismus oder Rechtspopulismus. Ich benutze den Begriff zwar manchmal, weil es tatsächlich Parteien gibt, für die es schwierig ist, ihre politische Natur auf einen Nenner zu bringen. Also ich benutze oft den Begriff extreme Rechte, weil es den Standort bestimmter politischer Kräfte im gesamtgesellschaftlichen politischen Spektrum benennt. Aber um eben Unterschiede innerhalb dessen, was die extreme Rechte, was das Spektrum jenseits von Konservativen und Wirtschaftsliberalen ausmacht, zu benennen. Wenn man also sich an Definitionsversuche heranmacht, da kann man natürlich die Inhalte benennen und das werde ich versuchen, mit ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Aber manchmal versucht man eben doch einen Namen zu geben. Mangels bessere Alternativen benutze ich selbst auch manchmal das Wort Rechtspopulismus. Ich denke aber doch, dass der Begriff häufig durch die bürgerlichen Medien in unsinniger oder nichtssagender Weise benutzt wird. Der Begriff des Populismus beinhaltet ja vor allem einen Stil oder eine Methode, nämlich sich hinzustellen und zu sagen, wir vertreten sozusagen die Interessen des Volkes gegen die da oben oder der Kleinen gegen die Großen. Wir sagen laut, was alle leise denken, aber sich nicht zu sagen trauen. Das kann natürlich auch auf verschiedene Weise durchdekliniert werden, entweder auf wirtschaftlichem Gebiet sozusagen die Verteidigung derer, die benachteiligt werden. Das kann aber auch zum Beispiel nach dem Thema der politischen Korrektheit und der sogenannten Gedankenpolizei, die eben rassistische oder antisemitische Äußerungen unterbindet, durchdekliniert werden, nach dem Motto, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und wir sind jetzt aber sozusagen die Volkstribunen, die dafür sorgen, dass das unterdrückte Wort wieder zu seinem Recht kommt. Das ist aber ein Stil, das heißt, Populismus ist kein Inhalt an sich. Das ist ein Stil, der die extreme Rechte nicht inhaltlich kennzeichnet und nicht zu allen Zeiten auszeichnet. Zum Beispiel Jean-Marie Le Pen, um den es nicht wenig gehen wird, der sicherlich eines der Beispiele für die extreme Rechte ist, dass man studieren kann, einerseits, weil ich geografisch am nächsten dran bin, von Paris aus betrachtet, aber andererseits auch, weil Jean-Marie Le Pen immerhin knapp 40 Jahre an der Spitze einer Partei stand. Da hat sie ja eben am 15., 16. Januar dieses Jahres den Parteisitz aufgegeben und an seine Tochter weitergegeben, nachdem er ihn 39 Jahre lang inne hatte. Jean-Marie Le Pen wurde durch die Französischen weniger, weil man das Phänomen Le Pen ein bisschen besser kennt, aber in den deutschen Medien oft in eine Reihe gestellt und es wurde gesagt, das sind sozusagen die Populisten. Haider, als Jörg Haider noch lebte, Le Pen, Pim Fortuyn, als Pim Fortuyn noch lebte in den Niederlanden und so weiter. Nur das, was ich gerade schilderte als Definition dessen, was man unter Populismus versteht, das trifft auf Jean-Marie Le Pen zum großen Teil überhaupt nicht zu. Also natürlich benutzt Le Pen oft Le Pen der Vater wie Le Pen die Tochter, die neue Parteivorsitzende, oft das Stilmittel oder den politischen Kniff zu sagen, ich vertrete sozusagen das geknebelte Volk, das gar nicht mehr sich zu Wort traut, weil es eben Antirassismusstrafgesetze gibt, weil es politische Korrektheit gibt und so weiter. Nur um die politische Natur dessen zu verstehen, was die Partei ausmacht, und das gilt in vergleichbarer Weise für andere Parteien auch, sagt der Begriff schlicht und einfach nichts aus. Jean-Marie Le Pen, um ihn als Beispiel zu nehmen, hat es durchaus vermocht, beziehungsweise hat es einfach getan, dass er in bestimmten geschichtlichen Umbruchperioden nicht nur gegen die deutliche Mehrheitsmeinung der Bevölkerung, sondern auch gegen die Mehrheitsmeinung seiner eigenen Anhänger Position bezogen und zum Teil Position des eigenen Ladens, der eigenen Partei radikal umgekrempelt hat. Ein Beispiel, nach dem Ende des Kalten Krieges 1989-90 sucht die extreme Rechte in Frankreich bzw. ihre Hauptpartei, der Front National, nach einer neuen weltpolitischen Orientierung, weil der gemeinsame Nenner Hauptfeind Kommunismus natürlich für eine internationale Orientierung zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel taugt, weil es keinen sowjetischen Block mehr gibt. Und in diese Phase fällt die Positionierung der unterschiedlichen politischen Kräfte zu der Krise, die im Mittleren Osten beginnt mit der Besetzung von Kuwait am 2. August 1990 und dann mit der Vorbereitung, also mit dem Aufmarsch einer US-amerikanischen und westlichen militärischen Armada in den Golfstaaten und dann dem Angriff auf den Irak im Januar 1991. Zu diesem Zeitpunkt tut Jean-Marie Le Pen etwas, was viele seiner Anhänger und auch viele Beobachter überrascht. Er ergreift nämlich Partei für den Irak, beziehungsweise für dessen Regime, was durchaus nicht der Position anderer Kräfte auf, oder nicht aller anderen Kräfte auf der extremen Rechten entspricht. Da reicht das Spektrum von denen, die den US-amerikanischen Krieg verteidigten, bis hin zu Le Pen, der also tatsächlich Saddam Hussein und sein Regime verteidigte, und vielen anderen, die irgendwo dazwischen Position ergriffen. Das war aber durchaus nicht der Mehrheitswille damals der französischen Bevölkerung. Frankreich war damals Kriegspartei, anders als 2003. Also 1991 hatte der damalige Präsident Jean-Marie Le Pen Truppen auch mit an der Seite der US-Amerikaner am Golf aufmarschieren lassen. Es gab zwar anfänglich eine größere Kriegsgegnerschaft in der Bevölkerung, die aber nach Kriegsbeginn, nachdem die Truppen einmal marschierten und also auch zwar schossen, aber auch beschossen wurden, zurückging. Und das war vor allem nicht die Mehrheitsmeinung seiner eigenen Anhänger, weil es für die zu über 50% eine falsche Position war, ausgerechnet für ein arabisches Land Partei zu ergreifen. Ich sage ausgerechnet, weil natürlich die extreme Rechte in Frankreich durch eine starke Kolonialtradition geprägt ist, die auch Jean-Marie Le Pen prägt, der selber in Ägypten bei der Suez-Expedition 1956 und dann als freiwillig dienender Offizier im Algerienkrieg 1957 gekämpft hat. Das heißt, es gibt eine starke Kolonialtradition, gerade der Kolonialexpedition und der Kolonialunterdrückung, besonders im nordafrikanischen Raum und gegen als arabisch definierte Feinde. Das heißt, das war eine Position, die durchaus überraschend kam. Das heißt, mit dem Populismusbegriff hat man schlicht und einfach überhaupt nichts erklärt. Deswegen halte ich den Begriff für eine relative Leerstelle im politischen Diskurs bzw. in der Behauptung, Analyse zu betreiben, zumal der Populismusbegriff als Lückenfüller für die mangelnde Erklärung oft, so wie er benutzt wird, ein ähnliches Problem aufweist, aus linker Sicht, wie der Extremismusbegriff, nämlich dass er auf Phänomene links wie auf Phänomene rechts gleichzeitig übergestülpt wird. Also was weiß ich, Oscar Lafontaine oder Jean-Luc Mélenchon in Frankreich wird als Populist bezeichnet, ebenso wie Jean-Marie Le Pen oder Jörg Haider. Und da wird es natürlich ganz verkehrt. Bei Lafontaine vielleicht noch am wenigsten, weil er tatsächlich neben Linken auch explizit rechte politische Inhalte bedient. Seine Position in der Folterdebatte 2003 um Polizeifolter, seine Fremdarbeiterrede in Chemnitz und so weiter. Aber für linke Positionen, jetzt mal unabhängig von der Person, die ich genannt habe, die sozusagen versuchen oder von sich behaupten, dass sie sozusagen sowas wie konsequente soziale Interessenvertretung im politischen Raum betreiben, Klasseninteressenvertretung, wenn man so will, auf die wird zum Beispiel in Frankreich der Populismusbegriff auch angewandt, wenn es mit einer schärferen Frontstellung entweder gegen das Kapital oder im Moment gegen die Banken oder gegen die politische Klasse einhergeht, gerade natürlich im Zusammenhang mit der Krise. Da wird es natürlich ganz falsch, weil dann sozusagen alles, was irgendwie Kritik oder vermeintliche Kritik oder vorgebliche Kritik, die ja auch reaktionäre Kritik sein kann, an den jetzt regierenden Eliten vorträgt, wird dann in einen Topf unter einen Begriff gepackt. Das halte ich für völlig unsinnig. Nichtsdestotrotz sind wir damit noch nicht am Ende der Definitionsprobleme, weil natürlich auch der Extremismusbegriff dasselbe Problem hat, nämlich dass er eigentlich aus dem sicherheitspolitischen Denken kommt, nämlich dem Polizei- und Verfassungsschutz spricht vom Linksextremismus, vom Rechtsextremismus entspricht. Da haben wir natürlich denselben Bullshit wieder. Rot ist gleich braun und die Bedrohung von links und Bedrohung von rechts und die Demokratie, die bürgerliche Demokratie ist das schöne, arme, bedrohte Weltkind in der Mitte. Das sagt natürlich überhaupt nichts aus über politische Inhalte, politische Dynamik und auch nichts über die bestehenden Verhältnisse. Schließlich, um meine Vorbemerkung zu beenden, ist aber auch der Faschismusbegriff zu eng, weil die Kräfte, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir von der extremen Rechten oder von dem Spektrum jenseits rechts von Konservativen und Wirtschaftsliberalen sprechen, von denen haben einige Verbindungen zum historischen Faschismus, also den Bewegungen der Zwischenkriegszeit in Europa. Das gilt in Italien für die Postfaschisten, die über mehrere Stufen aus der faschistischen Partei von Benito Mussolini hervorgegangen sei, wobei ich glaube, dass man nicht sagen kann, dass die italienischen Postfaschisten, also das, was zwischen 1995 und was vor 1995 der MSI war, was von 1995 bis vor zwei Jahren die Alianza Nazionale war, was jetzt ein Bestandteil der Einheitspartei von Silvio Berlusconi ist, also ein Flügel da drin. Wobei man nicht sagen kann, dass es im Moment die rechtesten und die rassistischsten wären, weil die Lega Nord, die nicht aus dieser unmittelbar faschistischen Tradition kommt, sondern in den späten 80er und frühen 90er Jahren entstand mit ihren lokalen Vorläuferparteien, weil die sehr viel rassistischer und sozusagen schärfer oder extremer auf vielen Politikfeldern agiert. Bei anderen Parteien, zum Beispiel bei den niederländischen sogenannten Rechtspopulisten, ich habe jetzt auch keinen besseren Begriff, der alles auf einen Nenner bringen würde, zur Hand. Also das, was vor 2002 bis zu seiner Tötung Pim Fortuyn repräsentierte, was heute Geert Wilders repräsentierte, das sind keine Kräfte, die unmittelbare Anknüpfung an Vorläufer in der Zwischenkriegszeit und eine historische faschistische Bewegung aufweisen würden. Es gibt manche Parteien, die das tun, die also an den Faschismus oder seine spezielle, spezifisch deutsch-österreichische Variante Nationalsozialismus anknüpfen. Die FPÖ hat sozusagen, schlägt ihre Wurzeln dahin zurück. Der Front National hat einige Wurzeln, die in die faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit zurückweisen. Andere haben damit wiederum nichts zu tun, sondern kommen aus ganz anderen historischen Traditionen. Die NPD kommt natürlich auch über mehrere historische Brüche hinweg, aber kommt natürlich aus dem deutschen Nationalsozialismus. Aber ich denke, der Faschismusbegriff ist auch zu eng. Deswegen benutze ich mangels besseren einfach den Begriff extrem rechts oder extreme Rechte, was schlicht und einfach einen Standort im politischen Spektrum schildert. Der Begriff erklärt als solcher nichts. Er beschreibt einfach nur, er benennt sozusagen ein politisches Spektrum. Aber ich glaube, alle Begriffe, die sonst dazu herangezogen werden, sind nicht besser, sondern schlechter, weil sie vermeintlich erklären, aber in Wirklichkeit verwischen und verschleiern. Jetzt zu der Frage der Einordnung der politischen Kräfte, mit denen wir es da zu tun haben. Und danach werde ich das versuchen, an ein oder zwei Beispielen ein bisschen durch zu deklinieren. Zur Einordnung. Es wäre, glaube ich, falsch, alle Dinge über einen Kamm zu scheren und so zu tun, als hätten wir die Definition oder den Modelltypus, den Prototyp der extremen Rechten. Und wenn wir den einmal beschrieben oder verstanden haben, dann wissen wir, wie es funktioniert. Dann wissen wir auch mehr oder weniger, wie das Phänomen sich ausbreitet. Und wir wissen vielleicht, gut, es gibt bis heute kein Patentrezept, aber wir wissen vielleicht, wie man es bekämpft, wenn man historische Beispiele hat, wo es zurückgedrängt werden konnte. Meines Erachtens funktioniert es nur so nicht so, weil es keinen Prototyp gibt, sozusagen ein Prototyp, der alle Charaktermerkmale an sich hätte und den man beobachten kann und den man dann übertragen kann auf verschiedene Beispiele, die dem vielleicht auf perfekte oder auch unperfekte Weise entsprechen. Ich denke eher, dass Umberto Eco, der italienische Schriftsteller, mit einer Definition gar nicht so falsch lag, der sagte, Faschismus, also er hat in dem Zusammenhang den Faschismusbegriff benutzt, um das rechtsextreme Spektrum, die Bandbreite des rechtsextremen Spektrums zu beschreiben, ist eher wie eine Tonleiter mit bestimmten Sequenzen, die aber austauschbar sind. Das Beispiel, das er geschildert hat, war so, wir nehmen eine Tonleiter oder eine Buchstabenkette, eine Buchstabenfolge und wir machen immer Sequenzen aus drei Buchstaben. Das heißt, wir können sozusagen A, B und C zusammen verknüpfen oder B, C und D oder C, D, E, D, E, F und so weiter. Wenn wir zwei unmittelbar benachbarte Gruppen davon nebeneinander stellen, dann ergeben sich im Vergleich starke Gemeinsamkeiten. Das heißt, wir können beobachten, dass es starke gemeinsame Charaktermerkmale gibt, aber auch gewisse Unterschiede. Wenn wir aber die am weitesten entfernten voneinander nehmen, also zum Beispiel A, B, C und E, F, G oder G, H, I oder wie immer, dann erkennt man die Gemeinsamkeit auf den ersten Blick gar nicht, sondern dann scheinen wir es mit zwei weit auseinander strebenden unterschiedlichen Phänomenen zu haben, die erst, wenn man sozusagen sie im Blick der gesamten Kette oder der ganzen Entwicklungsgeschichte betrachtet, ihre Gemeinsamkeit offenbaren. Das ist, glaube ich, was extreme Rechte in Europa ausmacht. Weil extreme Rechte ist nichts, was sich sozusagen auf einen theoretischen Nenner bringen lässt. Also die extreme Rechte ist weder etwas wie eine Glaubensbewegung, wo man sagen kann, jeder und jede, der oder die sich in einem bestimmten Text wiedererkennt, in seiner Bibel, in seinem Koran oder wie immer, entspricht sozusagen, gehört zu dieser Glaubensschule. Im Übrigen auch die Leute, die eine Bibel oder einen Koran haben, das Christentum oder der Islam sind auch sehr weite Spektren, weil da trotzdem unterschiedliche Praktiken sich dahinter verstecken. Aber es gibt sozusagen Bezug auf eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Philosophie oder eine gemeinsame Theologie, die in bestimmten Texten sich niederschlägt. Auch wenn diese Texte in sich widersprüchlich oder mit anderen Texten aus der gleichen Glaubensrichtung im Widerspruch stehen können. Sondern extreme Rechte zeichnen sich durch eine sehr geringe Zahl an Grundsätzen aus. Ich würde mal sagen, der erste Grundsatz ist, Menschen sind von Natur aus nicht gleichwertig, sondern sind natürlich, sind von natürlichen Unterschieden geprägt. Was oft daraus gefolgert wird, was aber oft geleugnet wird in der Selbstdarstellung, ist, dass daraus eine Ungleichwertigkeit folgt. De facto in den gesellschaftlichen Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, ist es so, dass sozusagen eine Ungleichwertigkeit, ein ungleicher Zugang zu Rechten, zu Garantien, zu Zugang zu gesellschaftlichen Versorgungspositionen gepredigt wird. Aber im Diskurs wird einem wahrscheinlich gesagt werden von den Vertretern dieses Denkens, nein, wir sagen nicht, dass Menschen ungleichwertig sind, die sind schon gleich viel wert, aber sie sind natürlich unterschiedlich und diese Unterschiede können nicht reduziert werden. Und diese Unterschiede sind nicht durch freie Entscheidung der Individuen oder durch gesellschaftliche Strukturierungsmerkmale wie Klassenzugehörigkeit definiert oder rühren da nicht her, sondern die sind angeboren oder angestammt durch kulturelle Herkunft oder durch biologische Herkunft. Und das ist, glaube ich, ein Grundsockel. Und der zweite Grundsockel ist, dass man selber sozusagen Repräsentant des eigenen Interesses sei, das einem fremden Interesse gegenüberstehe, wobei dieses eigene Interesse im Moment, im Augenblick, in dieser historischen Phase zu kurz kommt. Was dieses eigene Interesse beziehungsweise diese eigene Identität, dieses eigene Wesen ausmacht. Darüber sind die Leute, die diesem Grundsockel an Ideen anhängen, sich unter sich erstaunlich uneinig. Das ist erstaunlich. Nehmen wir eine Partei wie den französischen Front National, der historisch immer ein Konglomerat darstellte, weil die extreme Rechte in Frankreich immer ein Konglomerat darstellte. Das gilt in ähnlicher Weise für andere Länder, aber in Frankreich ist das Spektrum vielleicht einfach noch breiter, aufgrund der, sagen wir mal, durch tiefe historische Brüche gezeichneten Geschichte. Da haben wir Strömungen, die das, was das eigene Wesen ausmacht, völlig unterschiedlich definieren, weil sie sich auf völlig unterschiedliche historische Referenzen beziehen. Ich könnte jetzt Dutzend Beispiele geben, ich will aber nur zwei geben. Da haben wir zum Beispiel Leute, die in derselben Partei sind, von denen manche sagen, also das eigene Wesen, das heißt die französische Identität oder französische und europäische Identität, kann natürlich nur christlich sein. Dann haben wir andere, kann natürlich nur christlich und bevorzugt katholisch sein. Dann haben wir andere, die ganz im Gegensatz dazu sagen, nein, um Gottes Willen, mit dem Christentum fing die ganze Misere an, weil erstens ist es ein kultureller, zivilisatorischer Fremdkörper im europäischen Kulturraum, der nicht von den europäischen Waldvölkern, sondern von den semitischen Wüstenvölkern herstammt. Und zweitens ist es auch ein fremdes Denken, weil dem Monotheismus christlich-jüdischer, jüdisch-christlicher Prägung das Denken der Gleichheit aller Menschen vor Gott innewohnt. Und damit fing die ganze Misere an, weil daraus sich der Liberalismus, der Egalitarismus, der Sozialismus, der Kommunismus historisch ableiteten. Diese Vorstellung gab es auch bei Unterströmungen im deutschen Nationalsozialismus, weil da gab es auch die ganze Bandbreite von denen, die sozusagen einer christlichen Konfession angehörten, von denen, die die bestehenden christlichen Konfessionen verwarfen und ein deutsches Christentum neu schaffen wollten, bis hin zu den Neuheiten, die es bei der SS auch gab. Diese Strömung gibt es eben auch. Dieses Neuheitentum haben wir zum Beispiel sehr stark bei den Intellektuellen der sogenannten Nouvelle Droite oder Neuen Rechten der 1970er Jahre, die sehr scharf mit dem jüdisch-christlichen Monotheismus abgerechnet hatten. Zweites Beispiel, wie hältst du es mit der Vorstellung von Revolution? Darauf würden manche Rechte antworten, Gottes Willen, das ist sozusagen das Grundübel an sich Und die Übel in der modernen französischen Gesellschaft fingen an durch den unrechtmäßigen historischen Bruch des Jahres 1789 und das, was unmittelbar danach passierte, weil in diesem historischen Einschnitt die natürliche Ordnung von Gott und sozialer Hierarchie auf brutale, gewaltförmige Weise verworfen worden ist. Das ist eine Traditionslinie, die natürlich zurückreicht bis in die Konterrevolution der Jahre 1789 fortfolgende. Und dann haben wir andere, die, ich würde mal sagen, eher in der Traditionslinie der faschistischen Bewegung der Zwischenkriegszeit stehen, sagen, nein, wir sind Revolutionäre von unserer, also bei manchen ist es natürlich nur rhetorischer Trick, sich so hinzustellen. Manche Aktivisten halten sich durchaus für Revolutionäre, die halten sich sogar für Antikapitalisten. Sie sagen, unser Subjekt ist nur kein sozial definiertes, das heißt eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe, aufgrund ihrer Stellung im Produktionsprozess oder aufgrund ihres Zugangs zu gesellschaftlichen Reichtümern, sondern unser revolutionäres Subjekt ist das Volk, das gemeinsame Interessen hat als Volk, das heißt als Geburts- oder Abstammungsgemeinschaft. Und das ganze Volk hat sozusagen Interessen, die unterdrückt werden durch volksfremde Kräfte. Da sind wir dann natürlich schnell beim Umschlag der Sozialkritik in das Pogrom, in den Antisemitismus, in die Verschwörungstheorie. Aber sozusagen, es gibt Leute, die sich selber als Nationalist-Revolutionär oder im Deutschen als Nationalrevolutionäre bezeichnen, die, von denen zumindest einige tatsächlich auch daran glauben, dass sie sozusagen Revolutionäre im Kampf gegen eine sie unterdrückende bestehende Ordnung sein. Das heißt, das Ganze wirkt doch sehr ungeordnet nach einem chaotischen Konglomerat, aber es gibt sozusagen immer eine gemeinsame Synthese, sozusagen die gemeinsamen Feinde, die uns bedrohen, sind stärker und gegen die müssen wir zusammenstehen und sozusagen der verschütteten eigenen Identität wieder zum Durchbruch verhelfen. Also der durch Einwanderung, Masseneinwanderung, durch wirtschaftliche Globalisierung, durch Souveränitätsverlust des Nationalstaats durch gesellschaftlichen Wandel, verschütteten Identität muss man wieder zum Recht verhelfen. Das ist sozusagen die gemeinsame Synthese, das wird also dieser Begriff auch benutzt, im französischen Fall la synthèse nationaliste. Das gibt also sozusagen die große Heterogenität, nicht nur zwischen Parteien in verschiedenen Ländern, die unterschiedliche Geschichten haben, sondern innerhalb der eigenen Partei. Dennoch gibt es, glaube ich, historisch gewachsene, sozusagen dominierende Strukturen, die auch natürlich mit der jeweiligen nationalen Geschichte, mit der jeweiligen Sozialgeschichte eines Landes und der politischen Geschichte eines Landes zusammenhängen. Ich würde mal sagen, als dominante, als Idealtypen gibt es, vier Typen, auf die man versuchen kann, wenn man sie beobachtet, diese unterschiedlichen politischen Kräfte der extremen Rechten einzuordnen. Wir haben einmal die Kräfte, die am rechten Rand wachsen, vor allem in den meisten Ländern in den letzten 20, 25 Jahren gewachsen sind, seit den späten 80er Jahren, dem Durchbruch von Jörg Haider in Österreich 1986, dem Durchbruch des Front National in Frankreich ab 1984, zeitweise in Westdeutschland mit dem Durchbruch der Republikaner in den Jahren so zwischen 1986 und 1992, die danach aber wieder aus verschiedenen Gründen wieder zurückgingen, also die Wahlerfolge gingen wieder zurück. Das ist so die Phase, wo das zu wachsen beginnt. Von diesen Kräften sind einige sozusagen radikalisierte Auswüchse aus dem bürgerlichen oder konservativen Lager. Das heißt, das sind Kräfte, wo Leute sagen, die Leute anziehen in der Gesellschaft, die sagen, so wie es ist in dieser Gesellschaft, wäre es ja im Grunde gar nicht so schlecht, nur es gibt zu viele Leute um uns herum, die uns das, was wir haben, wegnehmen möchten. Das heißt, wir müssen zu viel teilen mit Leuten, die am unteren Rand in der Gesellschaft sind, Sozialschmarotzer, Asylanten, schlecht integrierte Ausländer, Analphabeten, kinderreiche Familien, die uns Geld kosten, während wir wollen doch eigentlich sozusagen ungestörter von unserem Reichtum profitieren und nicht ständig Geld in einen unproduktiven Sozialstaat stecken, in Steuern stecken und so weiter. Und dafür gibt es historisch ein paar Vorläufermodelle, also sozusagen Rechte bewegen, die sich vor allem auch an dem Anti-Steuer-Protest-Element fokussiert haben. Also zum Beispiel den Pujadismus in Frankreich. Pierre Pujad war in den 50er Jahren, zwischen 1953 und 1956, der Anführer einer kleinbürgerlich-mittelständischen Protestbewegung gegen Steuern, gegen die Auswüchse des modernen Sozialstaats, aber auch gegen den sozialen Wandel, der durch die Kapitalkonzentration, durch die Industrialisierung, durch die Landflucht, die in Frankreich noch sehr stark war, die traditionellen Mittelschichten unter die Räder zu bringen drohte und Teile von ihnen auch tatsächlich unter die Räder gebracht hat. In skandinavischen Ländern waren es in den 70er Jahren die sogenannten Fortschrittsparteien, die es auch heute noch gibt, die in Norwegen zum Beispiel sehr stark ist. In Dänemark gab es die Fremskrittspartei oder Fortschrittspartei, die aber später niedergegangen ist, weil es andere rechte Kräfte gab, die aufgestiegen sind, die jetzt starke dänische Volkspartei, zum Beispiel die DFP. In Norwegen war bis vor kurzem die sogenannte Fortschrittspartei dort die zweitstärkste Kraft in den Umfragen. Das macht manchmal so Auf- und Abbewegung, so Jojo-Bewegung, aber das ist dort eine starke Partei. Das ist sozusagen eine Kraft, die zwar stark auch solche Elemente sozusagen ethnisierender Kennzeichnung der anderen, mit denen wir nicht teilen wollen, benutzt, also einen starken Anti-Einwanderungsdiskurs, die aber in wirtschaftlicher Hinsicht, sagen wir mal, eine Art radikalere FDP-Politik vertritt. Also ganz viel Agitation rund um Steuersenkung, keine Steuern zahlen wollen, und das ist das Hauptübel. Und wir wollen halt nichts abdrücken, wir wollen nicht für die zahlen. Ich glaube, auf den Punkt lässt es sich bringen. Dass solche Kräfte stärker werden, hat natürlich stark den Grund, dass einmal sozusagen die Abstiegsängste in Europa, auch in Westeuropa zugenommen haben, dass aber andererseits zumindest historisch in den Nachkriegsjahrzehnten Europa schon eine relative Wohlstandsinsel in einem Meer von Armut war. Das heißt, dass in Europa ein Niveau von zumindest in den sogenannten Trente Glorieuses, das heißt in den fordistischen Nachkriegsjahrzehnten von 1945 bis 1975, gab es doch eine auf relativ breite Schultern verteilte Teilhabe an Produktivitätszuwachs, an den Zugewinnen, an den Fortschritten in der Technologie, in der Industrie. Das wird heute wieder in Frage gestellt und geht zurück, weil zum Teil Industrien im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung aus Europa wegverlagert werden, zum Teil, weil die Armut einfach wächst, weil soziale Entgarantierung vorgenommen wird, das heißt, das Kapital bestimmte soziale Garantien, die mal gegeben werden, wieder weggenommen werden. Das wird aber interpretiert als Angriff sozusagen, dass das, was bisher außen war, das Elend, was nach außen gedrängt worden war, hierher eindringt und dass man sozusagen das Schiff abdichten muss, dass der Ozean außenrum nicht eindringt, also Einwanderer abwehren muss und Leute, die zu viele Ansprüche hier stellen könnten, abwehren muss und so weiter. Das ist sozusagen ein Abdichten der Nation nach außen und nach unten hin, nach unten, nach dem, was sozial unten ist und sozusagen Ansprüche an uns stellen könnte. Die zweite Variante, die ergänzt, die spricht nicht unbedingt dagegen, die ergänzt es aber noch, um Absichten auch gegen, sozusagen nach allen Seiten hin eigentlich, auch nach oben hin, indem gesagt wird, also klar, die Nation muss sich wehren gegen zu viele Einwanderer, Leute, die zu viele Ansprüche stellen und so weiter, aber gleichzeitig ist auch ein Teil der Eliten steht auf der anderen Seite, weil wir eigentlich von Eliten regiert werden, die irgendwo auf uns verborgene Weise Teil einer großen Verschwörung sind. Manche sagen Freimaurer. In Deutschland klingt das komisch, weil es das Freimaurertum eigentlich seit dem Nationalsozialismus kaum noch gibt. In Frankreich klingt das deswegen nicht komisch, weil es das Freimaurertum seit der Französischen Revolution gibt und weil tatsächlich das ein aktiver Bestandteil des Bürgertums ist und weil ein Teil der Eliten auch diese Freimaurergruppen, die ja sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen, benutzt, um dort politische Machenschaften auszukungeln. Das heißt, es gibt durchaus auch Politiker, wie Jacques Chirac, die diese Freimaurerstrukturen benutzen. Das heißt, es klingt erstmal nicht komisch zu sagen, dass es sowas gibt, aber es gibt natürlich Unmengen von Verschwörungstheorien und Verschwörungsmüll, die sich um die vermeintliche geheime Macht dieser Gruppen ranken. Also manche sagen Freimaurer, manche sagen Juden, beziehungsweise sagen es nicht so, weil es Strafgesetze dagegen gibt, aber meinen es, und wer eingeweiht ist, hört es natürlich raus. Le Pen sagt, die internationalistischen Lobbys meint aber Freimaurer, Juden, Menschenrechtler, wenn er sagt, die globalistischen oder internationalistischen Lobbys. Das ist sozusagen ein Diskurs, der sagt, also man muss die Nation schon abschotten, aber auch gegen einen Teil ihrer eigenen Eliten, die uns eigentlich verraten. Das ist natürlich mit sozusagen mit bürgerlicher oder konservativer Politik wesentlich weniger kompatibel, weil die da sozusagen natürlich abgeschreckt werden, weil es für die wie eine Art revolutionäres Programm von rechts klingt. Also wie eine Art Drohung, mit euch rechnen wir auch noch ab, mit euch den Eliten, den wirtschaftlichen Eliten, den Eigentümern und so weiter. Dann gibt es noch zwei Typen, die ich ein bisschen kürzer abhandle, weil man die eigentlich den ersten beiden näher ein bisschen dazuschlagen kann. Nämlich, das eine sind Kräfte, die eigentlich historisch nicht aus der extremen Rechten kommen, aber dahin gewandert sind, nämlich vom rechten Rand der Bürgerlichen. Besonders in solchen Situationen, wo es einen Platz gab, der da frei wurde für eine Partei mit solchen Profilen, einem solchen Programm, also Anti-Einwanderer, Diskurs, ethnisches Nationsverständnis und wir haben genug von denen, wo aber keine originär rechtsextreme Partei da war, um diesen Platz zu füllen. Und dann gibt es sozusagen bürgerliche Kräfte, die darüber gewandert sind und diesen Raum auch mit ausgefüllt haben. In Deutschland macht diesen Job zumindest auf regionaler Ebene häufig die CSU. In der Schweiz hat die Schweizerische Volkspartei, die SVP, zumindest eine Geschichte. Das ist keine originär faschistische oder nationalrevolutionäre Partei, um Gottes Willen. Das ist eine Bürger- und Bauernpartei, eigentlich eine Landwirtepartei und kleingewerbentreibende Partei, die es aber geschafft hat, sozusagen diesen Platz zu füllen, die also auch durch in den Großstädten durch frühere sozialdemokratische Wähler gewählt wird, weil sie meinen, die verteidigen sozusagen noch die eigenen Arbeiter gegen die Fremden, die hier zu viele Ansprüche stellen, die zur Massenpartei, also zumindest auf Wahlebene geworden ist. In Schweden gab es in den 90er Jahren, dass es gab damals keine originär rechtsextreme Partei, inzwischen gibt es eine, und es gab eine liberale Partei, die dann sozusagen ganz stark eine Anti-Einwanderer, die ganz stark Anti-Einwanderer, Anti-Islam, Anti-Moslem-Parolen übernommen hat und die dann plötzlich von 4% auf 13% der Stimmen kam im Jahr 2002, weil sie halt diesen Platz, der frei war, sozusagen ausgefüllt hat. Es gibt also manche Kräfte, die eher sozusagen so eine Radikalisierung von bürgerlichen Kräften sind. Das ähnelt dem, was das erste Modell war, was ich beschrieben habe, weil natürlich das erste Modell relativ bündniskompatibel ist mit konservativen, reaktionären, wirtschaftsliberalen Kräften. Also da ist ein Bündnis vorstellbar, in dem man halt sich einigt auf verstärkte Politik gegen Einwanderer, gegen Sozialschmarotzer und so weiter, gegen Subkultur, gegen das, was nicht ins Raster passt. Das ist beim zweiten Modell schon sehr viel weniger vorstellbar, also bei dem, was eher sozusagen das vom Anspruch her rebellische Element ausmacht. Ja, und dann gibt es noch einen vierten Typus, der wiederum dem zweiten ein bisschen ähnelt, der aber sich einfach durch eine andere Geschichte erklärt, nämlich die osteuropäische extreme Rechte. Weil was ich bisher geschildert habe, trifft überwiegend auf Westeuropa zu. In Osteuropa haben wir schlicht und einfach eine andere Sozialstruktur, weil es kaum, also nach 40, 50 Jahren, beziehungsweise in der früheren Sowjetunion 70 Jahren, Realsozialismus oder real existierenden Sozialismus oder Poststalinismus oder Staatssozialismus oder wie immer man das analysieren möchte, keinen oder oft keinen traditionellen Mittelstand, traditionelle Mittelschichten mehr gibt, sondern es gibt sozusagen eher eine Bevölkerung, die bisher, also abgesehen natürlich von der Funktionärselite, sozial relativ gleichgestellt war, was ihren Zugang zu Produktionsmitteln betrifft und die sogar im Zugang zu Versorgungsleistungen nicht absolut, aber relativ gleichgestellt war, von der jetzt ein Teil ins Elend runterbricht, abstürzt durch die doch recht abrupte und brutale Einführung des neoliberalen Kapitalismus seit den 1990er Jahren, jetzt natürlich durch die Auswirkungen der Krise. Ein Teil der Bevölkerung ist natürlich auch aufgestiegen sozial, aber ein Teil ist einfach runtergebrochen und aus einer gewissen materiellen Versorgung, die es vorher gab, rausgebrochen. Das heißt, da haben wir es auch mit einer Kraft zu tun, die nicht so dieses bürgerliche Substrat hat, was es bei vielen rechtsextremen Parteien gibt, wo es sozusagen so ein bürgerliches, mittelständisches Substrat gibt, vor allem bei denen, die halt eher nationalkonservativ und sozusagen verschärftes Korrektiv zu Konservativen und Reaktionären sind. Das heißt, da haben wir stärker so dieses plebejische, rebellische, für soziale Themen anfällige Element. Das hat nicht die gleiche Geschichte wie das, was ich vorher das zweite Modell genannt habe. Das zweite Modell wäre zum Beispiel die NPD, die sich als quasi revolutionäre Partei von rechts versucht hat, aufzubauen, zu konstruieren, im Bruch mit dem Establishment. Das gilt regional nicht überall. In Ostdeutschland, in Sachsen versucht die NPD auch sozusagen bürgernah zu sein und so weiter. Aber sozusagen, was ihr Gesamtprofil ist, ist die NPD nicht eine Partei, die versucht, bei der CDU Bündnisse zu werben, sondern die sagt irgendwie Kampf gegen den Globalismus und Kampf gegen das internationale Finanzkapital, Kampf gegen das System. Diese Parteien in Osteuropa ähneln eher solchen Parteien, aber sie haben nicht die oft nicht die offen faschistische Vorgeschichte mit ihnen gemeinsam. Und sie haben ein wesentlich breiteres Publikum, weil die sozialen Unterschiede in der Bevölkerung auch geringer sind und weil es auch eine gewisse Diskreditierung von sozialistischem Klassendiskurs gibt, aus einem naheliegenden Grund, weil der sozialistische Klassendiskurs sozusagen das offizielle, also zumindest vorgegebene, als zumindest das Lippenbekenntnis, das offizielle Programm der alten Mächte war, der alten Herrschaft vor 1989. Und, das heißt, wer heute hingeht und sagt, wir machen Klassenkampf im marxistischen Sinne, hat gegenüber Teilen der Bevölkerung einfach einen gewissen Erklärungsbedarf. Hopsa, möchtest du nicht zurück zu dem alten System, was wir vor 1989 hatten, auch wenn er in Wirklichkeit von einem progressiven, emanzipatorischen Standpunkt aus spricht, also von einem nicht-stalinistischen Standpunkt aus. Aber es klingt halt verdächtig nach altem System. Das heißt, das ist sicherlich auch ein Grund, warum sozusagen rechtsaufgeladene, nationalistischer, gegen die Roma, aber auch gegen die Juden, auch gegen das globale Finanzkapital gerichteter, in Anführungszeichen Sozialprotest, dort einen relativ breiten Zulauf hat. Das heißt, dort haben wir es oft mit rechtsextremen Parteien zu tun, die zumindest phasenweise locker mal die 20%-Hürde knacken. Zumindest phasenweise, auch da gibt es Auf und Ab. In Rumänien hatte die Groß-Rumänien-Partei schon mal bis zu einem Drittel der Stimmen. Jetzt hat sie noch 4%. Gut, es gibt eine konkurrierende, eine andere rechtsextreme Kraft. Aber wir haben es zumindest mit Parteien zu tun, die potenziell mal 20, mal auch über 20% der Stimmen locker erreichen können. Jetzt ist die Frage, steht das alles sozusagen unverbunden nebeneinander? Sind das Parteien, die einfach sich Konkurrenz machen? Oder die einfach an unterschiedlichen Standpunkten sozusagen irgendwo an der Wand festgenagelt sind, sodass man einfach ein Schema zeichnen kann und dann beobachtet man halt, wie sie sich entwickeln? Die Antwort ist nein, sondern die Antwort ist, jede oder fast jede dieser Parteien, gut, manche haben so einen Kaderstamm, dass sie fest auf einen Kurs festgelegt sind. Manche haben auch eine Geschichte oder, sagen wir mal, entweder eine Bündnispolitik, die sie verfolgt haben, oder auch eine Bündnisunfähigkeit. Ich glaube zum Beispiel, wenn die NPD es wollte, könnte sie morgen trotzdem nicht Bündnispartner für die CDU und die FDP werden, weil sie einfach natürlich einen zu starken Nazi-Geruch und eine zu starke sozusagen Belastetheit aus ihrer Nazi- und Neonazi-Vergangenheit hat. Aber manche dieser Parteien sind schon sehr festgelegt auf einen bestimmten Kurs. Aber für die Mehrzahl dieser Kräfte gilt, dass sie im Gegenteil zwischen mehreren dieser Modelle hin und her switchen und sich entwickeln, je nachdem, wie das gesamtgesellschaftliche Kräfteverhältnis sich entwickelt. Da liegt natürlich auch ein bisschen die Gefahr drin, weil diese Kräfte es doch in gewissen Grenzen vermögen, sich mit ihrer Argumentation relativ flexibel auf Widerspruchspotenziale in der Gesellschaft einzustellen, auf Nachfrage nach rebellischem Auftreten, nach Artikulation von sozialer Unzufriedenheit in der Gesellschaft, sich einzustellen, darauf einzugehen und zu versuchen, das sozusagen auf ihre Seite zu ziehen. Wie Linke das auch versuchen, nur natürlich mit entgegengesetzten, diametral entgegengesetzten Inhalten, wobei oft die Schwäche, historisch bedingte oder auch subjektiv bedingte Schwäche der Linken, ein Einfallstor für das Erstarken solcher Kräfte ist, aber nur eines natürlich. Ich glaube, es gibt zwei Beispiele von Parteien, die das sehr gut vermögen, sozusagen mehrere Gesichter zu haben. Eines davon ist die österreichische FPÖ. Das hat einen Grund, nämlich die besondere spezifische Geschichte dieses Landes. Die FPÖ ist zwar eine dominant, also ist selber eine Partei, die von extrem rechten oder rechtsextremen Elementen dominiert wird, sie war aber nie nur das. Das hat was zu tun mit einer Geschichte, Sozialgeschichte Österreichs, die nicht auf andere Länder in vergleichbarer Weise übertragbar ist. In Österreich war kein Nationalstaat, als es industrialisiert wurde, sondern war ein multinationales Reich, ein Vielvölkerstaat mit einer überkommenen Feudalstruktur und einer Monarchie, also das, die Habsburger Monarchie. Und die nationalistische Bewegung wuchs sozusagen in der Zeit, als das konservative Element in der österreichischen Gesellschaft durchaus nicht nationalistisch war, weil es eben mit einer multinationalen Monarchie und mit Rom, mit dem übergreifenden Band des Christentums verbunden war. Das heißt, für das konservative Element in der österreichischen Gesellschaft, sagen wir mal um das Jahr 1900 herum, war der Horizont eher Rom für den Katholizismus, dann das Dorf oder vielleicht noch die Provinz, die Region, dann irgendwie Wien, weil da der Kaiser saß. Aber das war kein nationalistisch im Sinne von an ein ethnisch definiertes Staatsvolk gebundenes Verständnis. Es gab natürlich die sozialdemokratische Arbeiterbewegung, die ihre eigene Partei hervorgebracht hat. Und es gab dann sozusagen die nationalistische Bewegung als dynamisches Element, die zwei unterschiedliche Elemente in sich aufnahm. Nämlich einerseits das aufstrebende dynamische Bürgertum, das durch die Habsburger Monarchie nicht politisch repräsentiert war, das also in Opposition stand, anders als zum Beispiel das nationalliberale Bürgertum in Deutschland unter Bismarck, wo das halt sozusagen von der Industrialisierung mit profitierte, dem also auch Plätze, zumindest im wirtschaftlichen Bereich, eingeräumt wurden, durch die Kolonialpolitik auch Plätze zugeschanzt wurden. Das Habsburger Reich hatte keine Kolonien. Das heißt, das aufstrebende Bürgertum stand in Opposition zu den konservativen Kräften, die nicht nationalistisch waren. Und gleichzeitig gab es auch den Extremnationalismus, das heißt den rassistischen, antisemitischen Nationalismus, der überall im frühen 20. Jahrhundert sozusagen als politische Alternative aufkam, der auch als dynamische Bewegung, zunächst als diffuse Bewegung aufkam und der sich vermengte mit dieser eher liberalen, nach einem Nationalstaat, nach einem deutsch-österreichischen Nationalstaat strebenden Bürgertum. Das ergab das, was man in Österreich das dritte Lager nennt. Das dritte Lager war eben alles, was weder sozialistisch, sozialdemokratisch, kommunistisch später war, noch eben konservativ-klerikal, weil das konservativ-klerikale nicht nationalstaatlich war, also historisch. Das verschaffte diesem Lager natürlich eine besondere Durchschlagskraft. Also ein Großteil dieses dritten Lagers ging auch im Nationalsozialismus auf, aber die Geschichte dieses dritten Lagers hat sich eben nie nur in der Nazi-Bewegung erschöpft. Und die FPÖ war eben immer beides in der Nachkriegszeit. Das heißt, die FPÖ war in den 80er Jahren zeitweilig tatsächlich überwiegend an der Spitze, überwiegend liberale Partei, die mit der Sozialdemokratie koalierte, die also auch Minister in einem sozialdemokratischen Kabinett stellte, bis Jörg Haider mit seinem Rechtsputsch kam und wieder stark das nazi-belastete Element nach vorne brachte. Sie war deswegen immer auch eine Partei, die, weil sie bürgerlich-liberale Elemente hatte oder zumindest weil sie diesen Platz besetzt, diese Stelle einnimmt, deswegen auch gesellschaftlich relativ akzeptiert ist durch die anderen Parteien. Es gibt also immer noch Bundesländer in Österreich, wo die FPÖ, obwohl eindeutig dort rechtsextrem geprägt, in Regierungen sitzt, weil es Proporzregierungen sind, also wo alle Parteien nach ihrer anteilsmäßigen Stärke drin sitzen, zum Beispiel Niederösterreich, also die Präsidentschaftskandidatin der FPÖ im Jahr 2010, Barbara Rosenkranz, die ganz eindeutig aus einer strikten Nazi-Tradition kommt, war Ministerin für Tierschutz oder für irgendwas relativ Unbedeutendes gesamtpolitisch, aber war Ministerin in dieser Landesregierung, in einer bürgerlichen Regierung, in einer absolut nicht faschistischen, popeligen Landesregierung in Niederösterreich. Aber gleichzeitig gab es eben immer auch diese Dynamik, die mitschwang und sozusagen die natürlich die Erinnerung an die Dynamik, die die Nazi-Bewegung hatte, mit sich transportiert. Das trägt, glaube ich, zu den Erfolgsgrundlagen dieser Bewegung bei, die es deswegen immer schaffte, gleichzeitig neoliberal zu sein, also für das Aufbrechen von sozialstaatlichen Strukturen, also sicherlich von zum Teil auch sozialstaatlich-bürokratischen Strukturen, die es in Österreich gab. Was weiß ich, in Österreich gibt es eine Zwangsmitgliedschaft aller Lohnabhängigen, aller Arbeitnehmer in der sogenannten Arbeiterkammer, die wie ein Parlament gewählt wird. Und die treten halt auf und sagen, diese ganze sozialstaatliche Bürokratie räumen wir beiseite, damit aber natürlich auch bestimmte soziale Garantien. In den 90er Jahren, als diese alten sozialstaatlichen Elemente noch sehr stark waren, war es sogar eher dieses neoliberale Element, das in der Dynamik im Aufstieg der FPÖ im Vordergrund stand. Gleichzeitig schafft dieselbe Partei aber auch zu Zeiten, wo andere Parteien wirtschaftsliberale Reformen durchprügeln, wie jetzt die Große Koalition, schafft es die eben auch ein Gesicht des Sozialprotests und sozusagen des Aufschreiens gegen soziale Ungerechtigkeiten, gegen wachsende soziale Ungleichheit zu artikulieren und auf ihre Seite zu ziehen. Das ist eine Partei, die es einfach auf ihre Geschichte schafft, in der öffentlichen Wahrnehmung diese beiden Gesichter zu haben. Ein anderes Beispiel ist der Front National, der geschichtlich nicht so ein breites Spektrum abdeckt, weil es gibt sozusagen bürgerlich-liberale Kräfte, die absolut nichts mit der extremen Rechten zu tun haben in der französischen Geschichte, die sozusagen eigenständig eben 1789 die Monarchie, den Feudalismus beiseite geräumt haben und auch die weltliche Macht des katholischen Klerus beiseite geräumt haben. Und die extreme Rechte ist ja in Teilbereichen gerade in Opposition dagegen und für die Rückkehr zum Alten entstanden, im späten 18. Jahrhundert, beziehungsweise ein Teil ihrer Vorläufer, der später mit aus ganz anderer Tradition kommenden Strömungen fusionierte, über den Antisemitismus zum Beispiel, über die Dreyfus-Affäre. Wir haben es also mit einer Kraft zu tun, die schon ziemlich klar im gesellschaftlichen Spektrum verortet ist und die nicht so leicht, so einfach in diese bürgerliche Mitte reinkommt. Die aber trotzdem, also wenn ich jetzt von dem Front National spreche, es geschafft hat, immer wieder ihr Profil fast chamäleonartig zu wechseln und dadurch auch jeweils nach historischer Konjunktur ein unterschiedliches Publikum anzusprechen, also ganz schlagwortartig. In den 80er Jahren erfolgt der Durchbruch, also in den 70er Jahren ist der Front National eine bedeutungslose Splitterpartei, wie die NPD in den 70er Jahren in Westdeutschland. In den 80er Jahren schafft der Front National seinen Durchbruch, unter anderem aufgrund einer Erosion, eines Brüchigwerdens eines Teils des konservativen Spektrums, weil eben Teil der ökonomisch absteigenden, deklassierten, ruinierten klassischen Mittelschichten in Panik verfällt und sozusagen sich durch ihre bisherigen politischen Vertreter nicht mehr repräsentiert fühlt, also Konservative und Liberale. In der Phase ist der Front National eben vor allem eine Partei, die Steuersenken vertritt, die Verteidigung des katholischen Abendlandes. Jean-Marie Le Pen trifft den Papst, also bemüht sich um eine Audienz beim Papst, die er 1985 auch bekommt, wo er sich fotografieren lässt. Er bezeichnet sich 1986, 87 als den französischen Ronald Reagan. Das heißt, wir sind in der Hochphase, dass er hat Ronald Reagan auch getroffen, am Rande eines Parteitags der US-Republikaner 1987 in Miami, weil es Türöffner gab auf dem rechten oder rechtsaußenflügel der Republikanischen Partei der USA. Also wir sind noch in der Spätphase des Kalten Krieges. Ronald Reagan steht für die starke militärische Aufrüstung, für die Frontstellung gegen den Kommunismus, gegen alles, was links ist, für die Zurückdrängung der früheren nationalen Befreiungsbewegung in der Dritten Welt, also für die Überwindung des Vietnamkriegstraumas und das Auftreten, man muss doch wieder auf die Kacke hauen dürfen und wenn der Gaddafi uns blöd kommt, dann schmeißen wir ihm halt ein paar Bomben auf den Kopf. Und dieses ganze postkoloniale Gewinsel von wir wollen nicht mehr kolonisieren, wollen wir nicht mehr hören, dafür stand Ronald Reagan. Und Le Pen sagte, ich bin der französische Ronald Reagan. Also es gab auch Leute in seinem Wahlkampfkomitee vor der Präsidentschaftswahl 1988, die davor das französische Unterstützerkomitee für die Wiederwahl von Ronald Reagan animiert hatten. Das war bis in die späten 80er Jahre. Dann haben wir eine doppelte Bewegung, die dafür sorgt, dass es so nicht mehr weitergeht. Einerseits internationale Umbrüche, der Kalte Krieg ist zu Ende, mit dem Kommunismus mit dem Antikommunismus kann man nicht mehr viel reißen. Das Zweite ist aber auch, auf der Rechten ist gar nicht mehr so viel Platz, weil die konservative Rechte es auch geschnallt hat, dass es da Konkurrenz gibt und Programme aufgelegt hat, die dafür sorgen, dass man diese Konkurrenz aufsaugt. Also härtere Programme in Sachen Ausländerpolitik, innere Sicherheit, die zum Teil wortwörtlich abgeschrieben waren beim Front National. Zum Teil waren es dieselben Leute, die sie geschrieben haben, weil der das Programm der UDF, das war damals die große rechtsliberale Partei, geschrieben hatte, ist 3 Jahre später zum Front National übergelaufen. Also zum Teil waren es sogar dieselben Leute, die Programme verfasst hatten. Das heißt, irgendwie wurde es auch schwierig, sich da noch zu positionieren. Und dann kommt die Phase, wo der Front National sagt, ja gut, aber wir haben ja nicht nur Ausländerpolitik und Sicherheitspolitik im Programm. Wir reden auch von anderen Themen, wie zum Beispiel machen wir doch einen Kongress, einen Parteitag, wie den vom Ende März, Anfang April 1990 in Nizza zu den Themen Soziales und Ökologie. Ja, Sicherheitspolitik sicher, da stehen wir dafür, mehr Polizei, aber das machen die anderen ja schon von uns, die reden davon. Reden wir mal über Soziales. Und diese ganzen sozialen Ungerechtigkeiten sind doch ein Skandal. Und überhaupt, wer kritisiert überhaupt noch diesen Kapitalismus? Die Kommunisten, mit denen geht es. Also damals glaubte man, dass die französische kommunistische Partei kurzfristig verschwinden wird mit dem Zusammenbruch der UdSSR. Es lief dann anders. Die hat natürlich ihre politische Natur auch gewandelt, ist heute eine linkssozialdemokratische Partei. Sie ist jedenfalls nicht verschwunden, aber damals glaubte man, dass sie innerhalb von 2-3 Jahren als größere Partei verschwinden könnte. Die Sozialdemokraten waren an der Regierung unter François Mitterrand in der Phase der hemmungslosen Selbstbereicherung. Das war sozusagen die korrupteste Phase, die Partei jemals durchlaufen hat. Das heißt, die extrem Rechten stellen sich auf einer Parteitagung hin und sagen, Moment, wer kritisiert überhaupt noch den Kapitalismus? Wer kritisiert überhaupt noch dieses Auftreten der USA in der Welt? Wer spricht überhaupt noch von Soziales und Ökologie? Gut, Ökologie, okay, die Grünen, aber wir reden natürlich von einer anderen Ökologie, die erdverbunden, heimatverwurzelt ist und nicht kosmopolitisch wie die der Grünen. Und Soziales, das sind wir. Dazu kommt eben die internationale Positionierung, die überraschende Positionierung von Jean-Marie Le Pen im Irakkrieg, dem von 1991, entgegen der Mehrheitsauffassung seiner eigenen Anhänger. Das heißt, da leitet sich eine zweite Phase ein, wo der Front National viele frühere Wähler verliert. Wähler aus den 80er Jahren, die zurückgehen zu den Konservativen, weil sie das nicht mittragen wollen. Wo er aber auch eine neue Wählerschaft gewinnt. Also zum Teil eine desorientierte, deklassierte Wählerschaft, zum Teil auch frühere Linkswähler. Frühere sozialdemokratische und auch frühere parteikommunistische Wähler. Also nicht den harten Kern, die wirklich überzeugten, aber sozusagen das äußere Umfeld. Das geht sozusagen quasi die ganzen 90er Jahre so, stößt dann aber auch wieder auf seine Grenzen, weil was damals die Intellektuellen oder die Kader, die Strategen des Front National intern sagten, das haben sie offen, öffentlich so nie gesagt, weil es natürlich keine vorzeigbare Referenz ist, aber was sie intern sagten ist, unser Modell ist, wir werden so aufsteigen als die Antisystem-Alternative, die Fundamentalopposition, wie die NSDAP in den 20er Jahren. Es klappte nur nicht, weil, okay, Jean-Marie Le Pen erhielt bei der Präsidentschaftswahl 1988 14,4% der Stimmen, das war sein Rekordwert. 1995, 7 Jahre später, damals hatten wir noch die 7-jährige Amtszeit des Präsidenten, erhält er 15%, erneut ein Rekordwert, nur es ist halt ein 0,5% mehr. Das heißt, irgendwie die Masche, wir sind die Fundamentalopposition gegen alle anderen, gegen das gesamte politische Establishment und dann schaffen wir den großen Sprung, der große Sprung, den die NSDAP schaffte. Die NSDAP, das sind 1928 2,8%, dann sind es 18,3% 1930, dann sind es 37% 1932. Das haben sie nicht geschafft, sondern sie haben zwar Wähler neu dazu gewonnen, sie haben aber anderswo wieder welche verloren. Die bürgerlichen, mittelständischen, katholischen, denen dieses neue Profil nicht gefiel. Und beide unter einen Hut zu bringen, war ihre große Aufgabe, an der sie sich oft versucht haben, die sie aber bis heute nicht gelöst haben, weil es halt nicht ganz zusammenpasst von den Profilen her. Das heißt, es bricht die große Katastrophe aus, eine große strategische Unsicherheit, eine Strategiedebatte, die auch vermittelt, also sozusagen wie über ein Zahnrad vermittelt, über andere Faktoren, nämlich schlicht und einfach eine Machtfrage, zur großen Spaltung der Partei führt. Also im Winter 1998, 1999, Jean-Marie Le Pen wirft seine Nummer 2, Bruno Maigret, vor die Tür. Seinen Chefideologen, der 15.000 Leute mitnimmt, also über ein Drittel der damaligen Mitgliedschaft. Damals hatten sie 42.000 Mitglieder, das sind heute wesentlich weniger, sie sind jetzt offiziell bei 22.000. Abgestimmt beim letzten Parteitag haben 17.000, bei der Urabstimmung über die Parteiführung, in der Größenordnung dürfte es ungefähr liegen. Das heißt, sie sind bei einem stark Drittel von dem, was sie schon mal hatten. Das heißt, der Laden fliegt auseinander, weil bestimmte strategische Fragen ungelöst sind, weil nicht ganz klar ist, wo ist die Strategie, um sozusagen dieses Problem aufzulösen. Daraufhin bricht eine bestimmte Phase der strategischen Unsicherheit aus, wo gar nicht klar ist, wohin sich das strategisch orientiert und wo sozusagen die Partei, zumindest in ihrer Außendarstellung, auch tatsächlich zeitweise zu einer Art One-Man-Show wird, also One-Man-Show von Jean-Marie Le Pen, wo die Partei sozusagen um ihn herum so ein bisschen austrocknet, wo sie kaum eigene Aktivitäten außerhalb des starken Mannes vorhin entwickelt. So ein bisschen wie die DVU früher, die DVU von Gerhard Frey, der hat halt sozusagen eine passive Mitgliedschaft, eine passive Anhängerschaft gehabt, hat denen seine Zeitungen verscherbelt, seine Nationalzeitung verkauft und es war ihm sozusagen lieber eine eher dumpfe, auch dumme, aber passive Mitgliedschaft zu haben, die halt seine Medaillen und seinen Nazi-Medaillenschrott kauft und seine Zeitungen, als irgendwie eine Kaderstruktur, wo Leute ihm die Macht streitig hätten machen können. Also gut, da sprechen wir von Vergangenheit, die DVU gibt es ja nicht mehr, sondern ist gerade durch die NPD geschluckt worden. Das war der Front National in den frühen 2000er Jahren. Paradoxerweise, aber es ist eigentlich eher ein historischer Unfall sozusagen, Wahlunfall, paradoxerweise hat Jean-Marie Le Pen es in der Phase geschafft, seinen größten Wahlerfolg zu landen, nämlich seinen Einzug in die Stichwahl für die französische Präsidentschaft. Allerdings, insofern war es ein Wahlunfall, weil er bekam 17% der Stimmen. Das war etwas mehr als davor, also von 15% davor auf 17%, aber bei niedriger Wahlbeteiligung. Aber sozusagen das Unerhörte daran war ja, dass überhaupt jemand mit 17% sozusagen der zweitbestplatzierte Kandidat war. Sondern was natürlich passiert war, war nicht, dass Le Pen so hoch abgeschnitten hatte damals, sondern dass alle anderen und die Kandidaten des Establishments und vor allem der sozialdemokratische Premierminister nach 5 Jahren sogenannter Linksregierung, die Linkswählerschaft bitter enttäuscht hatte, dass alle anderen so niedrig abgeschnitten hatten. Ein amtierender Präsident Chirac mit 19%, ein amtierender Premierminister Jospin mit 16%. Das war aber paradox. Das verbarg eigentlich eher die Orientierungskrise des Front National. Das heißt, das war ein Strohfeuer, an dem der Front National sich aber auf die Dauer nicht richtig wärmen konnte. Was, glaube ich, ihm zu diesem eigentlich unerwarteten, auch von ihm selbst total unerwarteten Wahlerfolg damals geführt hat, 2002, war, dass er gerade eben nicht mehr so gefährlich wirkte. Das sah nicht mehr so gefährlich aus mit der One-Man-Show und dem alten Knacker, der vorne dran steht und seit 30 Jahren dasselbe erzählt, es sah nicht mehr so gefährlich aus wie eine Partei, die in den 90er Jahren eigene Gewerkschaften aufzubauen versuchte, was auch nicht geklappt hat aus anderen Gründen, die sozusagen eine soziale Bewegung sein wollte, die in Betrieben verankert sein wollte, die einen paramilitärischen Ordnerdienst hatte. Das war alles in den frühen 2000er Jahren zusammengebrochen. Da stand halt ein Typ und zog seine One-Man-Show ab. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, aber so war die Wirkung. Das hat, glaube ich, dazu beigetragen, eher sozusagen ihn bei den Wahlen nochmal zu beflügeln, aber mit dem Paradoxen. Irgendwie hat er schon recht, er hat es schon immer gesagt, also er hat auf die Kacke gehauen, aber er ist auch harmloser als vorher, als noch eine ganze Partei dahinter stand. Diese Phase der strategischen Unsicherheit ist jetzt, glaube ich, auch beendet, weil natürlich jetzt der seit 10 Jahren überfällige Führungswechsel stattgefunden hat. Also Jean-Marie Le Pen war de facto seit 10 Jahren ein Klotz am Bein seiner Partei, weil er halt das Ruder nicht abgeben wollte. Und die Partei wird sich umorientieren und sie versucht es eigentlich auf paradoxe Weise, indem sie jetzt zwei verschiedene Elemente auch miteinander zu kombinieren versucht. Sie versucht nämlich, zwei Sachen miteinander zu kombinieren aus unterschiedlichen Phasen ihrer Geschichte. Wie vorher gesagt, schematisch der FN in den 80ern eher sozusagen verschärft nationalkonservativ oder konservativ-reaktionär mit dem Hauptfeind gegen, also Kommunismus, klar, dritte Welt, muslimische Einwanderer. Der FN in den 1990ern eher gegen dieses Finanzkapital, das internationale Kapital, natürlich auch gegen Einwanderung, gegen die Verschwörung, weil die Globalisierung und der Niedergang der Wirtschaft der Nation hat ja schon irgendwo auch was mit einer globalen Verschwörung zu tun. Sozusagen dieses sozial protestierende Element ist stark ausgebaut worden mit diesem Element. Also sozusagen ein relativ unverhülltes Bekenntnis zu antisemitischem Subtext, ein schlecht geschminkter Bezug auch auf historisch-faschistische Bewegungen, die sich als sozusagen dynamische, das System aufbrechende Bewegungen verstanden. Was jetzt die jetzige Führung unter Marine Le Pen versucht, ist, die historisch belasteten Elemente beiseite zu wischen. Kein Antisemitismus, zumindest kein erkennbarer mehr. Kein Bezug auf Vorläuferbewegungen aus der historisch-faschistischen Ecke. Konzentration sozusagen der Agitation auf Einwanderung, wie es auch eher nationalkonservative Parteien machen. Sogar mit einem sehr bürgerlich klingenden Diskurs sozusagen die Affirmation von bürgerlicher Liberalität. Frauenrechte, ja klar. Wir sind dafür, nur die Moslems sind die, die sie missachten. Also eine sehr starke Konzentration auf den Islam als globaler Feind. was sonst oft auch eher nationalliberal, nationalkonservative Rechtsparteien machen, die also näher am bürgerlichen Spektrum sind. Und aber das kombiniert mit einem sehr starken sozialen Diskurs, weil sie halt sehr stark auch dieses gegen die Entindustrialisierung, gegen den Verlust von Arbeitsplätzen, gegen die Auslagerung, gegen die internationale Arbeitsteilung im derzeitigen Stil fokussiert. Ob das gut geht, wird, glaube ich, die Zukunft zeigen müssen. Ich glaube aber, dass ein paar erfolgreiche Rechtsparteien auf diesem Wege sind, weil ein paar davon versuchen, diese Elemente miteinander zu kombinieren. Es gibt, glaube ich, zwei Schnittstellen, zwei Bruchstellen, auf denen, und damit komme ich zum Schluss, wo diese ganzen Parteien sich positionieren müssen. Die eine Frage ist, wie hältst du es wirtschaftlich? Hältst du es wie viele rechtsextreme Parteien noch in den 1990er Jahren, Jörg Haider in den 1990er Jahren, mit einer neoliberalen Kritik am Bestehenden? Oder stehst du eher für so einen protektionistischen sozialen Schutz für die Nation versprechenden Diskurs? Bei den meisten Parteien geht es im Moment eher in die zweite Richtung, weil sie natürlich versuchen, von den sozialen Verwerfungen zu profitieren. Das ist das eine. Das zweite ist, wie hältst du es mit den internationalen Konflikten? Und vor allem, wie hältst du es mit dem Clash of Civilizations, mit dem Schock der Kulturen nach dem sozusagen den Teil der US-amerikanischen Rechten nach dem 11. September 2001 ausgerufen hat? Also entweder Variante 1, du reißt dich ein in den weltweiten Kreuzzug sozusagen, das sowohl christliche als auch laizistische Abendland, um die Liberalen noch mit einzugemeinden, manche gemeinden auch die Juden gleich noch mit ein in das christlich-jüdische Erbe des Abendlandes, gemeinsam alle gegen den Islam, ist die eine Variante, der sich Marine Le Pen anzuschließen scheint in der internationalen Orientierung. Die zweite Variante ist, nein, wir lassen uns doch nicht vor den Karren der USA und der neuen Weltordnung und sozusagen der Weltverschwörung spannen. Das war die Variante, für die eher ihr Vater stand, Jean-Marie Le Pen, der eher dem Teil der extremen Rechten Sympathien für das iranische Regime hatte und so weiter, mit dem er liebäugelte. Wo das hingeht, ist bei vielen Parteien ganz unentschieden, zum Beispiel die Orientierung in diesen internationalen Konflikten. Bist du eher für Israel als Meer, als Insel der westlichen Zivilisation in der Brandung der nahöstlichen Dritte Welt-Barbarei? Oder hältst du es eher mit dem Iran als nationales Regime, das den USA trotzt? Das ist eine Frage, wo es absolut konträre Positionen innerhalb der gleichen Rechtsparteien gibt. Beim Front National steht das unvermittelt nebeneinander, nur die Führung lässt das Ruder zum einen oder zum anderen ausschlagen. Unter der Tochter im Moment eher in eine entgegengesetzte Richtung als unter dem Alten. Andere Parteien versuchen es eher scheinbar sogar miteinander auszusöhnen. Die FPÖ schickt zusammen mit anderen europäischen Rechtsparteien eine Delegation nach Israel in der ersten Dezemberwoche 2010, besucht Siedler im besetzten Westjordanland, Armeeeinheiten und so weiter. Bloß wenn sie heimkommen, sagen sie, wir haben aber keinen Kniefall betrieben, sondern wir sind trotzdem für das Heimatrecht der Palästinenser und wir haben uns das angeguckt, haben aber keinen Canossagang betrieben. Das heißt, sie versuchen zu sagen, nein, heute waren wir da und morgen fahren wir auch in den Libanon. Das widerspricht sich nicht und wir gucken uns alles souverän an. Das heißt, die versuchen das sozusagen nicht als Gegensatz darzustellen. Bei anderen rechten Parteien steht es eher als Gegensatz da. Das wird, glaube ich, die nähere Zukunft der extremen Rechten entscheiden. Wohin sie getrieben wird, wird aber, glaube ich, in vielen Ländern einfach auch vom globalen und vom innergesellschaftlichen Widerspruchspotenzial abhängen. Jo, ich denke, das war schon viel Stoff sozusagen und ich denke, damit leiten wir besser zu einer interaktiven Diskussion über.